Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp 2 Stunden ohne Rap und Gesang. Am Mikrofon ist Michael Frank. Quintett von 5 jungen Leuten aus Toledo, Ohio war das. 19 waren sie damals und ihren größten Hit hatten sie schon hinter sich. Red River Rock war das, auch ein Instrumental. Die Rede ist von Johnny and the Hurricanes und die Nummer, die gerade zu hören war, heißt Rockin' Geese. Am Saxophon mit einer überzeugenden Darstellung einer oder mehrerer Gänse, Johnny Paris. Um Instrumentals geht's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade eins aus dem Jahr 1960. Das hier kommt auch aus den USA und ist nur 27 Jahre alt. Etwas Klassikrock vor Eleanor Rigby oder Keith Emerson's Nice. Emerson, Lake & Palmer haben diese Nummer 1970-71 tatsächlich gecovert. Hier aber ist das Original. Das Thema aus Tschaikowskis Nussknacker-Suite umgemodelt von Kim Fowley. Nutrocker nannte er das Instrumental und als Interpretennamen ließ er sich Bee Bumble and the Stingers einfallen. Wer weiß, vielleicht war da Rimsky-Korsakows Hummelflug die Inspiration. Nutrocker kam 1962 auf Platz 1 der britischen Charts. Kim Fowley ist seit Ende der 50er Jahre mit immer wieder anderen Projekten im Musikgeschäft tätig. Der Begriff schillernde Persönlichkeit könnte für ihn erfunden worden sein. Eine Autobiografie gibt es von ihm bisher aber leider nicht. Dafür aber zwei Bände mit Gedichten. Eine Sammlung heißt »The Earth is Really Flat«. Um reine Instrumentalmusik geht's heute nach dem Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade eine knapp 10-minütige Konferenzschaltung mit Teilnehmern aus den Jahren 1999 und 1971. Der erste Beitrag erschien dieses Jahr auf einem zum Teil sehr spannenden Album von Carl Greig. Inner Zone Orchestra Programmed nennt er dieses Projekt. Das Stück heißt Eruption und neben Keyboards und Schlagzeugtönen sind da auch die Klänge eines Theremins zu hören, einem der ersten elektronischen Musikinstrumente überhaupt. Nach dem Inner Zone Orchestra Programmed waren gerade Cluster aus Deutschland zu hören. 1971 erschien ihre erste LP, die drei langen Stücke heißen so, wie sie lang waren, 15 Minuten 33, 7, 38, 21, 17. Eigentlich war Cluster ein Duo, aber der Co-Produzent und Toningenieur Conny Plank hatte wohl so wichtigen Anteil an dem Zustandekommen der Sounds, dass er als gleichberechtigter Mitautor genannt wird. Für mich eine der Wiederentdeckungen des Jahres, Cluster 1971, wiederveröffentlicht schon vor 4 Jahren, leider in einer etwas höhenlastigen Remaster-Version. Im nächsten Stück der heutigen Instrumentalrevue ist etwas zu hören, das klingt wie ein mit Plektrum gespielter E-Bass aus einer Filmmusikszene. Tatsächlich sind in den nächsten 4 Minuten aber gar keine E-Bass-Töne zu hören. Phil Dadson and From Scratch mit einem Ausschnitt aus Pacific 3210. Der im Titel erwähnte Countdown im Pazifik verweist auf die fragwürdigen Atomtests der französischen Regierung in diesem Gebiet. Komponiert wurde das Stück 1981 von dem gebürtigen Neuseeländer Phil Dadson. Diese Aufnahme entstand 1986. Thank you. Musiker, dem diese Nummer eingefallen ist, ist ein vielseitiger Mann. Mitte der 60er Jahre arbeitete er in Londoner Studios als Arrangeur für diverse Popsängerinnen und Sänger, unter anderem für François Hardy. Eindeutig am meisten Geld durfte er als Bassist und gelegentlicher Keyboarder zwischen den Jahren 1968 und 80 verdient haben. Er spielte damals bei einer Band, die zwischendurch immer mal gern auch solche vertrackten Riffs in ihre Songs einbaute, wie sie gerade eben in dem Instrumental zu hören waren. Vor ein paar Jahren arbeitete der englische Musiker mit der Extremvokalistin und Performerin Diamanda Galas zusammen. Und gerade ist auf dem Label von King Crimson's Robert Fripp neue Musik von ihm erschienen. Und das war gerade das Titelstück dieser Platte. Zuma heißt sie. John Paul Jones heißt der Musiker und der war früher eben Bassist und Keyboarder von Led Zeppelin. Das schöne Gitarrensolo bei dieser Nummer spielte Paul Leary. Vor John Paul Jones war Musik von Phil Dadson zu hören. Der Beginn von Pacific 3210. Die E-Bass-ähnlichen Töne kommen aus selber hergestellten Plastikröhren von knapp 10 cm Durchmesser. Der Perkussionist erzeugt die Töne, indem er mit einem Tischtennisschläger ähnlichem Schlägel auf eine der Öffnungen schlägt. Etwa 14 unterschiedlich lange Röhren werden zu einem Instrument zusammengefasst. Der Ausschnitt aus dem Anti-Atom-Teststück von Phil Dadson erschien 1996 auf einer Sammel-CD mit Musik auf ungewöhnlichen Instrumenten. Gravichords, Whirlies and Pyrophones heißt die CD. Herausgegeben wurde sie von Ellipsis Arts. We'll be right back. war noch ein Ausschnitt aus John Paul Jones' aktuellem Soloalbum Zuma. Bei dieser Nummer spielte der Ex-Led Zeppelin-Bassist und Keyboarder unter anderem Slide-Gitarren-Licks auf einem seltenen Instrument, auf einer Bass-Lap-Stil-Gitarre, vermutlich eine Spezialanfertigung für ihn. Er hat sich bei der Nummer auch ein Orgel-Solo gegönnt und die Streichorchester-Parts hat er nicht nur selber geschrieben, er hat dann auch noch die Musiker des Londoner Symphonieorchesters selber dirigiert. John Paul Jones versteht sein Handwerk. Wie er da das Blues-Gitarrenlick in ein Streichermotiv umbaut, einen 7/8 oder 7/4-Takt draus macht und das Thema dann in Form einer Fuge variiert, das ist nicht nur gekonnt, sondern auch spannend. Aus dem ländlichen Ort Cookeville in Tennessee kommt dieses Gitarrenquartett. The Hosemobile heißt die Band. Die Musiker sind noch Twins und haben ganz unterschiedliche musikalische Biografien. Einer ist klassisch geschulter Bassist, einer der Gitarristen ist Autodidakt und der andere war Beethoven, Bach und Mozart-Fan, bevor er als Teenager Bands wie Metallica für sich entdeckte. Ihre Stücke schreiben The Hosemobile im Team. Der Austausch und das Eingehen auf die verschiedenen Herangehensweisen der Mitmusiker ist für sie zentral. Gerade ist die zweite CD von The Hosemobile erschienen. Sie heißt What Can and Can't Be Done, zu Deutsch, was sich machen lässt und was nicht. Thank you. Now here's another high-fidelity first. This is probably the world's only recording of the flight of the bumblebee, played by a trombone player with hay fever. The trombonist had performed this difficult selection for years without mishap, but in high fidelity, the vision of the bee carrying pollen from flower to flower takes on such utter realism that, well, it came out like this. Turn the page, will you please? Thanks. Musik ohne Text und Gesang geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade das Porträt einer Hummel auf ihrem Flug. Der Evergreen von Rimski-Korsakow wurde interpretiert von einem Posaunisten mit Heuschnupfen, gespielt von Tommy Peterson. Die Kombination von irrsinniger Virtuosität und Comedy erschien auf dem ersten Longplayer des US-amerikanischen Musikclowns Spike Jonze. 1957 war das. Vor Spike Jonze gab es einen Ausflug in alpenländische Gefilde. Los ging diese Trilogie mit einem Ensemble aus Innsbruck in Tirol. Die Knödel heißt es. 1993 erschien ihre CD Verkochte Tiroler und daraus war gerade das Stück In die Ribisel zu hören. Danach gab es ein anderes Stück Musik mit wechselnden Taktarten, komponiert von dem in Köln exilierten Raimund Krobot für die Schelsig Brassband Cologne Zwiefacher. Ein leicht entgleisendes Stück imaginärer Folklore aus der zweiten CD der Schelsig Brassband Chupun heißt sie, erschienen in diesem Jahr.